Deutschlandfunk Kultur Tonart. Wir schauen aber jetzt erstmal zurück auf das, was in der Woche so passiert ist oder passiert sein soll. Zum Beispiel dieses hier. Tupac lebt und nimmt mit Suge Knights Sohn ein Album auf, behauptet jedenfalls der Sohn von Suge Knight, und hat vielleicht ein bisschen zu viel am Kokainvorrat von Papa genascht oder so. Denn Tupac ist wohl mit ziemlicher Sicherheit tot. Dann gibt es Sexvorwürfe gegen Bohemian Rhapsody-Regisseur Bryan Singer. Rami Malek aber wusste von nichts. Und Rihanna hat einen historischen Modedeal mit LVMH abgeschlossen. Ist die Mutterfirma von Dior und so. Und ist damit die erste Female Designer of Color, wie das dann so genannt wird. Ja, und Love Überland hat im Wochenrückblick noch eine Nachricht von der schönen Seite der Musik. Im italienischen Cremona wacht die Polizei derzeit darüber, dass in Espresso-Bars keine Tassen von Tischen fallen. Die Polizei bewacht nämlich die Stille. Seit dem 17. Jahrhundert ist das Städtchen in der Po-Ebene die Heimstatt von exzellenten Geigenmachern. Und jetzt ist man daran gegangen, den einzigartigen Klang der Geigen, Bratschen und Celli von Stradivari, Amati und Guarneri del Gesù zu digitalisieren. Für die Soundbanken von Samplingcomputern, aber auch für die Nachwelt als kulturelles Erbe. Vier Musiker spielen sich also durch hunderte von Skalen und Arpeggios, und damit kein Motorgrollen das Mauerwerk zum Schwingen bringt und keine Stöckelschuhe undefinierbare Störgeräusche in die Seitenklänge bringen, hat die Polizei alle Straßen rund um das Geigenmuseum für 5 Wochen gesperrt. So geht Kultur. And that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23. Ein ganz spezielles Kulturerlebnis für Millennials sollte vor 2 Jahren das Fire Festival auf einer Insel der Bahamas werden. Das Rezept war ganz simpel. Nimm dir ein paar Influencer-Schönheiten von Instagram und lass sie sich an einem Traumstrand räkeln und von diesem mega krassen Luxus-Festival schwärmen, um das einen alle beneiden werden. Dann kündige ein paar Musikacts an, Blink 182 als Headliner, auweia, und begrenze die Ticketzahl auf, sagen wir mal, 6.000, von denen jedes aber im Schnitt $12.000 kostet. Innerhalb von 48 Stunden waren 95% davon tatsächlich verkauft. Oh Gott, Jesus! Und als die jungen schönen Reichen dann mit dem Flieger aus Miami ankamen, da fanden sie auf dieser Insel statt Luxusunterkünften nur Notfallzelte mit nassdurchweichten Matratzen darin. Musiker waren keine da und das Celebrity-Luxusessen bestand aus Styroporpacks mit 2 Scheiben Toast und 2 Scheiben Käse. Klos? Tja. Ulkigerweise sind jetzt in einer Woche 2 Dokus über diese Katastrophe der Superlative bei den Streaming-Sendern Hulu und Netflix erschienen. Ein Betrugsthriller und eine Tragikomödie, Fire und Fire Fraud. Und beide garantieren Schadenfreude der Superlative. Er hat gewütet und am Ende Schutt und Asche hinterlassen. Er gab dem Jungen mehr als einen Grund, um ihn zu hassen, unterwarf ihn. Keine Komödie durchlebt gerade der Deutschrap-Rentner Bushido. Der hatte sich vor knapp einem Jahr von seinem Firmenpartner Arafat Abushaka getrennt, der zwar ein Hip-Hop-Fan ist, aber gleichzeitig auch der Chef eines mittleren Berliner Clans. Natürlich verlief die Trennung nicht ohne Rechtsstreit und andere Unannehmlichkeiten. Doch weil die deutsche Polizei neuerdings eine harte Linie gegen die Halbwelt-Clans fährt, wurde Abushakas Anwesen im November durchsucht. Und Bushidos Familie steht seitdem unter Polizeischutz. Jetzt aber hat sich der äußerst erfolgreiche Rapper Capital Bra von Bushidos Label Erst guter Junge verabschiedet. Und zwar mit einem Instagram-Post, in dem er Bushido als Verräter disst. Und während also die Bild-Zeitung titelt »Clan macht Jagd auf Bushido und seine Kinder«, da verwandeln hunderte Kommentare unter dem Capital Bra Post diese doch sehr bedrohliche Geschichte in eine Comedy. Mit Bildern von Bushido als Polizeihauptwachtmeister, Anwärter des Monats und so. Haha. Man fragt sich, in was für Realitäten diese Kids eigentlich leben. Back home smoking legal. I got more slaps than the Beatles. Die echte Realität verändern wollen Jay-Z und sein Rap-Kollege Meek Mill. Zusammen mit Geldgebern aus Sport und IT haben sie eine Aktionsgruppe gegründet, die gegen Willkür und Ungerechtigkeit im amerikanischen Justizsystem angehen soll. Die Idee zu der Initiative kam den Gründern nach einer ziemlich umstrittenen Freiheitsstrafe für Meek Mill. Der war 2008 wegen Drogenhandels und Waffenbesitzes zu einer Haftstrafe verurteilt worden und nach der Entlassung verstieß er gegen Bewährungsauflagen, weil er beim Dreh eines Musikvideos mit einem Fahrrad nur auf dem Hinterrad gefahren war. Dieser Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung reichte, ihn wieder in den Knast zu schicken, für 2 bis 4 Jahre. Love über Land mit dem Rückblick aufs Geschehen in dieser Woche, in der zurückliegenden.